Kundgabe 974b. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.06.1939. Unvergänglichkeit, Ewigkeit, Selbstmord. So werden die Menschen, die das Fortleben bewusst verneinen, auch nicht davor zurückschrecken, dem irdischen Leben selbst ein Ende zu setzen. Denn sie glauben damit, das Ende von allem herbeizuführen, so sie sich ihres Erdenlebens entledigen. Und sie bedenken nicht, wie sich ihr Handeln auswirkt, so ihre Ansicht irrig ist. Was sie dahingeben, ist ja nur die Außenform, nicht aber das Leben selbst. Dieses müssen sie gleichfort weiterleben. Denn das ist nicht zerstörbar, weder auf Erden noch im Jenseits. Es ist im wahren Sinne des Wortes unvergänglich, also von Ewigkeitsdauer. Es ist kein Ende dessen möglich, weil der Schöpfer aus sich heraus das Wesen erschaffen hat und alles, was göttlich ist, in seiner Ursubstanz unmöglich je vergehen kann. Und so hat auch der Schöpfer in seiner Weisheit angeordnet, dass dem Wesen keine Schranken gesetzt sind im Erreichen des Vollkommenheitszustandes, dass es sich auch in der Ewigkeit in ständigem Höherstreben betätigen kann und also fortgesetzt wirken und geben wie auch empfangen kann, ohne sich je zu erschöpfen oder der ewigen Gottheit das Letzte abgefordert zu haben. Der Begriff Ewigkeit ist so wenig vorstellbar dem Erdenmenschen, wie ihm auch die Unvergänglichkeit nicht restlos erklärt werden kann. Denn auf Erden ist nichts, was unvergänglich wäre. Und die Unvergänglichkeit der Seele kann ihm auch nicht bewiesen, sondern muss von ihm geglaubt werden. Und der Zeitbegriff Ewigkeit ist ebenfalls mit menschlichem Verstand nicht zu analysieren. Denn es kann unmöglich der Versuch dessen zu einem Resultat führen, wenn der Mensch an nichts Irdischem denselben Vergleich aufstellen kann. Es wird vom Menschen erst dann etwas als Wahrheit angenommen, wenn es mit einem Beweis belegt werden kann. Und so bleibt auch hier wiederum nur der Glaube. Es muss der Mensch glauben, was ihm nicht bewiesen werden kann. Und er muss folglich die Unvergänglichkeit des Wesens bis in alle Ewigkeit, allem sonstigen Denken, voransetzen. Amen.